Kundgabe 6457. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.01.1956. Not, die recht beten lehret. Euch allen gewähre ich meinen Schutz und meine Hilfe, so ihr mich darum angeht. Und darum kann kein Mensch verloren gehen, der so viel Glauben in sich hat, dass er in höchster Not zu mir rufet, um Erbarmen. Diesen lasse ich wahrlich nicht verloren gehen, denn ein solcher Ruf beweiset, dass er an mich glaubt. Worte, die nur der Mund daherredet, sind jedoch kein Ruf zu mir, weil das Herz des Menschen dann unbeteiligt ist und ich immer nur das bewerte, was im Geist und in der Wahrheit zu mir emporsteigt. Aber es ist möglich, dass auch sogenannte Formchristen in Zeiten höchster Not aus dem Herzen kommend, in Klammern, einen Ruf aufsenden zu mir, dass sie auch in sich die Gewissheit haben, dass es einen Gott gibt, der ihnen helfen kann, und sich dann an ihn wenden. Und diesen Glauben werde ich nicht täuschen. Und das Gebet eines einzigen Menschen, das also im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird, wird mehr erreichen als das Lippengebet von Massen, die nur leere Formeln anwenden und die innige Verbindung mit mir nicht finden, deren Glauben an mich also ein Toter ist, ohne Kraft und Leben. Und ihr Menschen werdet in solche Not kommen, wo nur ich euch helfen kann. Und dann wird es sich erweisen, wer das rechte Verhältnis zu mir herstellt, wer sich mir aus ganzem Herzen empfiehlt und um Gnade bittet. Nur ein völlig hoffnungsloser Zustand kann bei Schwach oder Ungläubigen diesen Bittruf zu Wege bringen, wenn in keiner Weise mehr Rettung möglich erscheint und der Mensch sich selbst fast aufgibt. Dann kann er gedenken dessen, der Macht hat und dem nichts unmöglich ist. Und dann fallen alle äußerlichen Hüllen ab. Dann steht der Mensch arm und demütig dem gegenüber, den er nicht anerkennen wollte, aber auch nicht überzeugt ablehnen konnte. Und dann wendet er sich an ihn mit Worten, die das Herz stammelt, auch wenn der Mund stumm bleibt. Und dieser wird es ewig nicht bereuen. Er wird einmal diese große Not segnen, die ihm das Licht der Erkenntnis brachte, weil er bewusst die Bindung herstellte mit mir, so dass ich ihn anhören und auch erhören konnte. Ein bangendes Herz lässt am ehesten die starre Hülle um sich fallen. Es tritt hervor in aller Schwäche und trägt sich mir an, den es in seiner großen Not plötzlich erkennt. Doch es muss noch ein Fünkchen Glauben in ihm sein, das verschüttet war und durch die große Not nun leuchtet als winziger Hoffnungsstern. Wer aber ungläubig ist, der findet auch in größter Not nicht den Weg zu mir. Es sei denn, die Kraft des Glaubens eines Mitmenschen könnte ihn dazu bewegen, sich gleichfalls einer von ihm noch nicht erkannten Macht hinzugeben. Ich weiß um jeden Gedanken und trage ihm Rechnung. Und wer sich noch erretten lässt, den lasse ich wahrlich nicht verloren gehen. Denn unentwegt gilt meine Liebe und Sorge den Menschen dieser Erde, dass sie noch vor dem Ende zu mir finden. Darum, was auch geschehen mag, es soll alles nur dazu beitragen, dass die Menschen mich anerkennen, dass sie bewusst die Verbindung herstellen mit mir, weil sie dann auch nicht verloren sind für ewige Zeiten. Ihr, die ihr erweckten Geistes seid, solltet alle Geschehen in kommender Zeit nur so betrachten, dass sie zur Rettung des Gefallenen dienen. Denn es wird noch viel geschehen, was euch erbeben lässet. Und die Menschen werden geneigt sein, einen Gott der Liebe abzustreiten. Ihr aber wisset, worum es geht, dass ich alle Mittel anwende, um die Menschen zu veranlassen, aus dem Herzen einen Ruf zu mir zu senden. und dass ich darum auch zu Mitteln greifen muss, die euch an meiner Liebe zweifeln lassen, und dennoch meine Liebe allein bestimmend ist, weil ich die Seelen bewahren möchte vor nochmaliger Bannung, vor weit größerer Not. Amen.